Kosmos, wo die Sterne kollidieren, ein Mann namens Mr. Michael Mayerhofer macht eine herausragende Fahrt. Er hat einen Anzug, der neonblau leuchtet, tanzen mit den Kometen. Ja, er bricht durch. Space Mr. Michael Mayerhofer, durch den Himmel rasten Mond, walks an Jupiter vorbei, mit diesen Laseraugen vorbei. Galaxien drehen sich, sie alle kennen seinen Namen. Michael beleuchtet das Universum wie eine brennende Flamme. Er hat Planeten, die auf seinen Takt klopfen, Meteorschauer fallen zu seinen Füßen. Das schwarze Loch biegt, während er vorbeisteht. Die Schwerkraft kann ihn nicht halten, er ist zu fliegen. Raketenstiefel auf Collins Wege verlassen, das Universum flüstert, die Geschichte ist mutig. Shootingstars folgen, sie können nicht Schritt halten. Michael Mayerhofer besitzt diesen Raum. Mr. Michael Mayerhofer, durch den Himmel rasten Mond, walks an Jupiter vorbei, mit diesen Laseraugen vorbei. Galaxien drehen sich, sie alle kennen seinen Namen. Mr. Michael Mayerhofer beleuchtet das Universum wie eine brennende Flamme. Venus spielt Musik, Mars hält den Bass, Saturns Ringe drehen sich in einer funky Umarmung. Jeder Asteroiden jubelt, während er durchgleitet. Der Rhythmus von Space Mr. Michael Mayerhofer macht den Himmel neu. Saturns Ringe drehen sich in einer funky Umarmung. Jeder Asteroiden jubelt, während er durchgleitet. Der Rhythmus von Space Mr. Michael Mayerhofer macht den Himmel neu.